Gefährlicher Ekel. Sitten und Umgangsformen regulieren unsere tierische Natur. Trotz kultureller Unterschiede geht es immer darum, Ekel zu minimieren und damit Reinheit und einen Infektionsschutz sicherzustellen. Je nach Perspektive kann dieselbe Handlung in einem Kulturkreis akzeptiert, in einem anderen hingegen widerlich sein. Wenn Menschen im Westen die Nase läuft, schneuzen sie sich mit einem Taschentuch. In Ostasien hingegen zieht man die Nase hoch, weil es als unfein gilt, seine Körperflüssigkeiten in Gegenwart anderer auszuscheiden. Im Westen wiederum empfinden wir Nase hochziehen als unhöflich, vermutlich weil es unsere Aufmerksamkeit umso mehr auf den Rotz lenkt. Und während der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking hat die chinesische Regierung das verbreitete Spucken auf die Straße unter Strafe gestellt, um die Empfindlichkeiten der internationalen Gäste nicht zu verletzen. Reinlichkeitsgebote können manchmal so tiefgehend sein, dass sie moralisches Gewicht bekommen. So geben Männer im traditionellen Indien menstruierenden Frauen nicht die Hand. Sie halten das nicht bloß für eine nützliche Konvention, so wie wir uns im Westen vor dem Abendessen die Hände waschen, sondern für ein Gebot. Der Ekel gibt hier ein moralisches Urteil ab, so wie in den Tabugeschichten über Inzest und Kannibalismus, bei denen kein Schaden entsteht. Der Ekel bewertet eine Handlung als unnatürlich oder unrein und sagt damit für einige Menschen, das ist moralisch nicht akzeptabel.